Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung über die Proteste und Aufstände im Nahen Osten. Ich habe gleich zu Anfang erstmal die etwas unangenehme Aufgabe zurückzurudern, nämlich unseren vollmundigen Titel etwas zu relativieren. Wir sprachen ja von der Revolution im Nahen Osten. Das trifft auf diese Veranstaltung als Zustandsbeschreibung vielleicht zu. Inwieweit man von Revolution sprechen kann oder nicht, wird vielleicht dieser Abend klären. Der Nahe Osten ist allerdings etwas weit gegriffen, wenn es darum geht, worüber wir hier heute Abend reden oder vielmehr worüber Malte reden wird. Es wird nämlich im Wesentlichen heute Abend hier um die Situation in Ägypten gehen. Und für Ergänzungen oder Diskussionsbeiträge zu anderen Ländern, in denen gerade soziale Proteste und Umwälzungen stattfinden, sind wir natürlich sehr dankbar. So viel zu dem Thema. Ich würde euch gerne unseren Referenten an dieser Stelle kurz vorstellen. Für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, Malte Gebert hat in Göttingen Politikwissenschaften studiert, promoviert zurzeit bei Wolfgang Benz am Zentrum für Antisemitismusforschung zum Thema der Rezeption der Protokolle der Weisen von Zion in Ägypten und den palästinensischen Autonomiegebieten. Malte war selbst im letzten Jahr für etwa 3 Monate im Rahmen seiner Dissertation in Ägypten und daher für uns der erste Ansprechpartner für alle unsere Fragen zu dem Thema, das ja in den letzten Wochen sehr virulent geworden ist und deswegen auch von uns heiß diskutiert wurde. Und Fragen, so viel nehme ich schon mal vorweg, hatten wir an der Stelle viele. Bevor ich auf die Fragen zu sprechen komme, die wir hatten und die auch Gegenstand dieses heutigen Abends sein werden, werde ich auch uns noch kurz vorstellen. Wir, das ist die OLAFA, Offene Linke, Alles für Alle, dafür steht der Name. Einige von euch werden uns sicher mit Veranstaltungen im Bündnis zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus kennen oder mit anderen geschichtspolitischen Themen. Und neben der hohen Bedeutung, die geschichtspolitische Themen für uns haben, arbeiten wir auch zu anderen Themen, zum Beispiel wie heute Abend zu sozialen Kämpfen, in antifaschistischen oder antirassistischen Projekten oder zu den Themen Feminismus und Gender. Und warum ich das so ausführlich sage, die meisten von euch werden es ahnen, auch wir wollen gerne mehr werden und etwas anwachsen personell. Also wenn ihr Interesse an unserer Gruppe habt, sprecht uns gerne nach der Veranstaltung an. Das war's zum Thema Eigenwerbung. Als wir das erste Mal in der OLAFA über diese Veröffentlichung gesprochen haben, war Hosni Mubarak noch im Amt des ägyptischen Präsidenten. Ähnlich wie brandaktuell gerade in Libyen war vor nicht einmal 4 Wochen Ägypten der Fokus der medialen Öffentlichkeit. Und obwohl das so war, hatten wir Schwierigkeiten, ganz grundsätzliche Fragen überhaupt beantworten zu können. Schlicht, weil uns das Wissen für eine Einschätzung der Lage in Ägypten fehlte, die über das Nachplappern diverser Leitartikel aus diversen Zeitungen hinausgehen hätte können. Wer sind nämlich eigentlich die Akteurinnen und Akteure der Proteste? Welche Ziele haben sie? Welche emanzipatorischen oder auch regressiven Potenziale haben die Proteste? Handelt es sich dabei um eine Revolution oder nicht? Was spielt die radikal-islamische Muslimbruderschaft für eine Rolle in diesen Protesten? Und welche Auswirkungen haben die Veränderungen in Ägypten und im gesamten arabischen Raum auf Israel? All diese Fragen habt ihr in unserem Ankündigungstext wahrscheinlich so oder sehr ähnlich gelesen. Und um uns den Antworten auf diese Fragen dann auch tatsächlich nähern zu können, freue ich mich jetzt direkt an Malte weiter abzugeben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die nette Einleitung. Bin ich auch gut zu verstehen? Ich muss vorweg schicken, ich bin ein bisschen erkältet. Ich werde mir also zwischendurch die Nase putzen müssen. Das wird dann nicht so schön klingen vielleicht. Ja, also vielen Dank für die Einleitung. Das sind tatsächlich viele Fragen, die ihr hier gestellt habt. Ich werde versuchen, darauf Antworten zu geben. Aber wir müssen natürlich im Hinterkopf behalten, dass diese Ereignisse wahnsinnig im Fluss sind. Also ich habe zum Beispiel nicht verfolgt, was jetzt heute passiert ist, weil ich da im Zug saß. Aber ich habe mal versucht, den aktuellen Stand für zumindest Ägypten zusammenzutragen. Diese Zustände in Ägypten, die möchte ich jetzt ein wenig erhellen. Vorweg noch zwei Dinge. Es wird gerade viel in den Leitartikeln der Versuch unternommen, diese Ereignisse im Nahen Osten, auch die in Ägypten, mit verschiedenen anderen Revolutionen oder Umstürzen zu vergleichen. Mit der Revolution 1848 zum Beispiel, mit der im Iran 1979 oder mit dem Ende des bipolaren Systems 1989. Ich finde das alles nicht so spannend gerade, weil ich glaube, man kann es einfach noch nicht sagen und deshalb möchte ich solche Vergleiche erstmal vermeiden. Das Zweite, du hast ja gerade auch davon gesprochen, kann man das eigentlich als Revolution bezeichnen? Ich bin mir da auch noch nicht so sicher, weil ein Systemumsturz zumindest ist noch in keinem dieser Staaten erfolgt und es ist noch offen, ob das passieren wird. Ich werde trotzdem im weiteren Verlauf von Revolution oder Revolution sprechen, weil dieser Begriff hat sich inzwischen durchgesetzt, zum Beispiel in Tunesien als Jasmin-Revolution, aber auch, wenn man sich die Diskurse in Ägypten anschaut, die Leute sprechen selber von einer Revolution. Und von der Seite möchte ich das jetzt auch erstmal denken. Seit der Jasmin-Revolution in Tunesien, die ausgelöst wurde durch den Suizid von Muhammad Bouazizi am 17.12.2010, haben Revolten den gesamten Nahen Osten erfasst. In Libyen, Jemen, Saudi-Arabien, Sudan, Algerien, Bahrain, Oman und den palästinensischen Autonomiegebieten wird und wurde demonstriert. Zum Teil unbeachtet von der europäischen Presse. Auch der Iran oder China wird allmählich ein bisschen nervös. Ist auch sehr spannend, was da jetzt weiter passieren wird. Und trotz der großen Erfolge in Tunesien, nämlich der Flucht des Präsidenten Ben Ali am 14.01.2011 und in Ägypten, nämlich dem Rücktritt Mubaraks, der seit 1981 Staatspräsident war, gehen die Proteste dort weiter. Auch wenn deutsche Medien inzwischen nur noch spärlich darüber berichten und sich auf Libyen konzentrieren. Ein erster Erfolg dieser weiteren Proteste war am Wochenende in Tunesien zu verzeichnen. Da ist nämlich auch inzwischen Muhammad Ghannouchi von der Übergangsregierung zurückgetreten. Alle diese Revolten begannen mit den Ereignissen in Tunesien. Kann man also als Auslöser bezeichnen. Aber sie haben bei einigen Überschneidungen unterschiedliche historische, soziokulturelle und politische Ausgangsbedingungen, Akteurinnen und Verläufe. Allgemein lässt sich sagen, dieser Wandel im Nahen Osten kommt nicht so überraschend, wie hier allgemein angenommen wird. Wir werden das an Ägypten gleich sehen. Warum lege ich in dieser Veranstaltung den Fokus auf Ägypten? Eine Sache hat Anne gerade schon gesagt. Ich habe da in den letzten 2 Jahren einige Monate immer mal wieder verbracht. Verfolge also die Diskurse da sehr genau. Ein weiterer Grund ist, dass Ägypten lange Zeit militärisch, aber auch kulturell, politisch und religiös Zentrum des Nahen Ostens war und sicherlich alle Staaten im Nahen Osten sehr genau gucken, was gerade in Ägypten passiert und sich auch daran orientieren. Das hängt auch damit zusammen, dass die ägyptischen Medien, Zeitungen und Satellitenfernsehen überall dort zur Kenntnis genommen werden. Ich werde jetzt maximal eine Stunde sprechen. Das ist nicht viel Zeit für das, was ich vorhabe. Vielleicht geht es ja auch schneller. Ich möchte in dem Vortrag zeigen, dass die ägyptische Revolution wieder eine war, die sich am Konflikt Volk gegen Diktatur, Laizisten gegen Islamisten oder alte Garde gegen frustrierende Jugendliche festmachen lässt, sondern dass es eher ein bisschen von allem war. Außerdem, dass sich bei genauem Hinschauen Anzeichen schon seit spätestens Anfang 2000 angedeutet haben. Weiterhin, dass die Revolution zunächst von den jungen Gebildeten der Mittelschicht ausging, die bei ihrer Mobilisierung auf schon vorhandene Strukturen zurückgreifen konnte und schließlich andere Gesellschaftsgruppen mit sich zog, also eine Bewegung ist, die sehr pluralistisch war und ist. Auch, dass die traditionelle Opposition, unter ihnen auch die erwähnte Muslimbruderschaft, nicht zentrale Akteure dieser Proteste waren. Das Gleiche gilt für Teile des alten Machtapparates, die aber letztendlich doch ein großes Interesse auch am Ende des Systems Mubarak hatten. Die Letztgenannten sind aber zumindest die, die gerade enorm oder am meisten von den Änderungen profitieren und der sogenannten Demokratiebewegung die Butter vom Brot nehmen. Ich hatte schon gesagt, ich halte die spezifischen Faktoren der jeweiligen Staaten für wichtig, würde jetzt also zunächst einen Blick auf den ägyptischen Kontext werfen. Dann werde ich die Ereignisse und den Verlauf der Revolution darstellen, die Frage beantworten, wer waren die Akteure und was wollen die eigentlich, soweit man das sagen kann. Im Anschluss dann ein Überblick über die aktuelle Situation, wie profitieren die alten Machteliten, wie wird es weitergehen, soweit man das sagen kann. Und dann abschließend, was bedeutet die Revolution für die ägyptische Außenpolitik, zum Beispiel angesichts des Friedensvertrags mit Israel von 1979. Also, was sind die aktuellen Verhältnisse in Ägypten? In was für einer Situation leben die Menschen? Die für uns wichtigen Facts sind erstmal, in Ägypten leben ungefähr offiziell umgerechnet 81 Millionen Menschen. Die inoffiziellen Zahlen sind weitaus höher, die liegen bei über 100 Millionen. Die größte Minderheit stellen die Kopten und andere Christen dar mit 4-15%. Die ägyptische Gesellschaft ist weiterhin geprägt durch einen sehr hohen Jugendanteil, der ungefähr 33,9% unter 21-Jähriger ausmacht. Das momentane Wirtschaftswachstum liegt bei 6% bei einer Inflationsrate von 11%. Dementsprechend ist Massenarmut und soziale Ungleichheit sehr weit verbreitet. Und zwar leben in Ägypten laut offiziellen Regierungsangaben 17% unter der Armutsgrenze, laut Angaben des Arab Human Development Report weit über 40%. Das heißt, ein Tageslohn von unter 2 Dollar. Die Alphabetisierungsrate liegt bei 72%. Internetzugriff, was für diese Revolution sehr wichtig war, haben dauerhaft 16,6% der Bevölkerung. Mobiltelefone sind allerdings sehr weit verbreitet. Das sind die Lebensbedingungen, vor deren Hintergrund sich die Revolution ereignet. Weiterhin ist ein Blick wichtig, wie sich das historisch entwickelt hat. Ich werde jetzt also einen kurzen Abriss durch die jüngere ägyptische Geschichte machen und auch das möglichst kurz. Aber es sind alles schon Ereignisse, die auch relevant für das sind, was heute passiert. Zentral ist für uns die jüngere Geschichte der Republik Ägypten. Ab dem Putsch der Freien Offiziere vom 23. Juli 1952, die zur Ablösung des Königs Faruk führte. Vorher war Ägypten vieles, nämlich lange Zeit Provinz des Osmanischen Reiches, eine Dynastie unter dem albanischen Militärherrscher Muhammad Ali und ab 1882 von Britannien besetzt und dann ab 1914 Protektorat und immer unter Indirect Rule der Briten. 1936 wurde Ägypten dann in die Souveränität unter König Faruk entlassen. 1952 kam es dann zum Putsch der Freien Offiziere unter Ali Muhammad Naguib, der erster Staatspräsident wird. An dem Putsch war auch schon die Muslimbruderschaft seinerzeit beteiligt. Naguib muss uns nicht weiter interessieren. Er wird schon 1954 von Gamal Abdel Nasser gestürzt, da Naguib für eine Entmachtung der Armee und für einen Demokratisierungsprozess einstand, der damals von der Militärführung aber nicht gewünscht war. Die Präsidentschaft Nassers ist dann geprägt außenpolitisch durch Panarabismus, also eine behauptete oder gewünschte Führungsrolle Ägyptens in einem zu schaffenden panarabischen und panafrikanischen Großstaat und zentral auch einer Nichtanerkennung des Existenzrechts Israels. Zentraler Akteur war Ägypten ab 1955 auch in der Bewegung der blockfreien Staaten. Im Zentrum stand immer eine Aufrüstung der Armee. Deshalb erfolgte eine Hinwendung zur Sowjetunion, die Ägypten dann auch militärisch aufrüstete. Innenpolitisch war oder ist Nasser immer noch beliebt, weil er zum Beispiel eine Einführung von Schulpflicht und freie Bildung durchgesetzt hat, das Frauenwahlrecht eingeführt hat und des Weiteren auch kostenlose medizinische Versorgung. Und zentral auch, gerade für heute, eine Landreform, die zur Auflösung des Großgrundbesitzes und zur Umverteilung des Landes an Kleinbauern geführt hat. Zentral war auch seine Verfolgung der Muslimbruderschaft, mit der sich die Nationalbewegung schon recht früh nach dem Putsch zerstritt. Ein Wandel in seiner Politik setzte ein mit der Niederlage im Sechstagekrieg 1967 gegen Israel. Nasser bot damals seinen Rücktritt an, das wurde von der Bevölkerung aber abgelehnt. Trotzdem führte diese Niederlage zum Niedergang des arabischen Nationalismus und zu einer Ablösung desselben durch den radikalen Islamismus. Nasser griff schon damals in der Endphase seiner Regierungszeit den Diskurs der Muslimbruderschaft auf, indem er beispielsweise die Niederlage als Strafe Gottes für den Abfall des ägyptischen Volkes vom Glauben erklärte. Ich habe jetzt schon viel über die Muslimbruderschaft geredet. An dieser Stelle möchte ich sie einführen, weil sie damals wie heute als Akteur relativ wichtig ist. Sie ist ein alter Akteur und hat, wie ich ja gerade sagte, seit der Niederlage im Sechstagekrieg steigenden Einfluss. Ich mache es möglichst kurz. Viele kennen die Muslimbruderschaft vermutlich. Sie ist heute mit ca. 1 Million aktiven Mitgliedern stärkste Oppositionsbewegung in Ägypten und lieferte zuletzt Mubarak immer wieder ein gutes Argument, sich als das geringere Übel präsentieren zu können. Gegründet wurde sie 1928 als antikoloniale Bewegung und wurde nach dem Streit 1952 mit der Nationalbewegung in den Untergrund getrieben. Dies führte zu einer massiven Radikalisierung, für die insbesondere auch Said Qutb steht, der eine Entwicklung hin zum Dschihadismus betrieb. Die Muslimbruderschaft verbreitete sich schon ab den 1930er Jahren überall in der arabischen Welt. Jüngster Ausläufer ist die Hamas in den palästinensischen Autonomiegebieten. In den 1960er Jahren erfolgte dann ein Richtungswechsel und 1972 die offizielle Abwendung vom bewaffneten Kampf, was zur Abspaltung zum Beispiel des islamischen Dschihad oder Takfir wal-Hijra führte. Seit 1980ern verfolgt die Muslimbruderschaft im Wesentlichen das Projekt Tamkin, was so viel heißt wie möglich machen. Das ist eine gezielte Unterwanderung des Staatsapparates, die nicht so erfolgreich war. Also wo sie erfolgreich war, das sind im Wesentlichen die offiziellen Gewerkschaften und die Berufsverbände gewesen. Ihre zentrale Strategie war und ist es, Mitglieder über karitative Einrichtungen, also Krankenhäuser, Schulen, Armenküchen und so weiter zu gewinnen. Das zeigte sich beispielsweise 1992 bei einem Erdbeben, wo die Muslimbruderschaft für den ägyptischen Staat einsprang und Hilfe dort leistete, wo der Staat versagte. Bei den Wahlen, die halbwegs offen waren, 2005, gewann sie ca. 20% der Stimmen. Laut Ibn Khaldun Center in Kairo würden möglicherweise ungefähr 30% der Ägypterinnen jetzt die Muslimbruderschaft wählen. Strukturell setzt sie sich im Wesentlichen zusammen aus der Mittelschicht und Unternehmern und ländlichen und städtischen Armen. Ihre Ziele sind eine Islamisierung der Gesellschaft, eine Etablierung der Scharia und die Auflösung des Friedensvertrags mit Israel. Hierzu sage ich dann später nochmal mehr. Sie ist in sich gespalten, hat aber gerade letztes Jahr mit dem neuen Vorsitzenden Muhammad Badi und Generalsekretär Hussein Mahmoud eine neue Radikalisierung erfahren. Badi gehört dem Qutb-Flügel an. Also, die Muslimbruderschaft behalten wir im Hinterkopf. Ich komme später nochmal auf sie zurück. Nasser, der 1970 stirbt, übergibt das Amt sozusagen an den anderen Militäranwar Sadat. Dieser richtet Ägypten politisch dann neu aus. Das äußert sich so, also außenpolitisch in erster Linie durch eine Loslösung von der Sowjetunion, dann mit dem Jom Kippur-Krieg von 1973 und dann einem langsamen Friedensprozess, der schließlich im März 1979 zum Friedensvertrag mit Israel führt, was Ägypten den Ausschluss aus der Arabischen Liga bis 1989 einbringt. Aber gleichzeitig findet eine Entschuldung durch die USA statt, die allerdings nicht bei der Bevölkerung ankommt. Sadat betreibt auch eine Politik der Intifa, was so viel heißt wie Westöffnung. Das führt innenpolitisch auch zur Rücknahme vieler Sozialreformen Nassers. Die Massenarmut steigt an, Proteste nehmen schon zu. Schon 1977 gab es erste Brotunruhen wegen der Erhöhung des subventionierten Brotpreises. Gleichzeitig unternahm Sadat den Versuch, den Islamismus für sich zu vereinnahmen. Er führte die Scharia als eine grundlegende Quelle des Rechtes in Artikel 2 der ägyptischen Verfassung ein. Außerdem rehabilitierte er die Muslimbruderschaft und benutzte sie im Wesentlichen zur Bekämpfung der pro-sowjetischen Nasseristen und anderer Oppositionskräfte. 1981 nahm er dann noch eine weitere Änderung an Artikel 2 der Verfassung vor. Er macht nämlich die Scharia zu der Rechtsquelle des ägyptischen Rechtes. Trotzdem, also trotz dieser Zugeständnisse an die Muslimbruderschaft oder an den Islamismus, wird er am 6. Oktober 1981 von den Anhängern der Gruppe El-Dschihad, einer Abspaltung der Muslimbruderschaft, bei einer Militärparade ermordet. Der Luftwaffenoffizier Husni Mubarak übernimmt das Amt und wird bis zum 11. Februar 2011 regieren. Mubaraks Amtszeit ist geprägt durch eine Weiterführung der Politik Sadats. Außenpolitisch behält er die Amerika-Bindung frei und zementiert einen kalten Frieden mit Israel. Innenpolitisch behält er den Ausnahmezustand, der ab diesem Zeitpunkt gilt, bis in die jüngste Vergangenheit bei. Die Wirtschaft wird unter ihm weiter dereguliert. Es wird massive Privatisierung von Staatseigentum an überwiegend nicht ägyptischen Investoren vorgenommen. Das missfällt alten Kapitalfraktionen, wie wir noch sehen werden, sehr. 1984 kommt es erneut zu Brotunruhen. Wieder scheitern diese Brote, also die Erhöhung des Brotpreises scheitert. Auch, und das ist ein zentraler Punkt, nimmt Mubarak die Landreform von Nasser nun vollständig zurück. Die Großgrundbesitzer kehren zurück und die Kleinbauern werden in die Stadt vertrieben. Ab den 90ern führt diese Wirtschaftspolitik dann zur massiven Zunahme von Streiks und gleichzeitig intensivieren die radikal-islamischen Gruppen den bewaffneten Kampf. In der Gegenwart sind die Märkte fast vollständig liberalisiert, Staatseigentum ist privatisiert und das Gefälle zwischen Arm und Reich ist so hoch wie nie zuvor in der Republik Ägypten. Die amerikanische Wirtschaftshilfe ist in den letzten Jahren erheblich gesunken. Zuletzt betrug sie 1,3 Milliarden Dollar im Jahr. Damit ist der Ausflug in die Geschichte beendet. Zu Beginn hatte ich ja gesagt, wenn man genau hinschaut, kam die ägyptische Revolution nicht aus heiterem Himmel. Und wenn diese Geschichte nicht Grund genug ist, so gab es ab 2000 weitere Ereignisse. Denn ab 2000 geht das System Mubarak verstärkt gegen Oppositionelle vor, die massenhaft das Land verlassen. Ende 2004 gibt es erste sehr große Demonstrationen, die erstmals offen ein Ende der Herrschaft Mubaraks fordern. Das führt zur Gründung der Graswurzelbewegung Kifaya, was so viel heißt wie genug, die bereits zu den Wahlen 2005 gegen einen Antritt oder einen erneuten Antritt Mubaraks demonstrierten. Kifaya ist ein wichtiger Vorläufer der jetzigen Akteurinnen und trotz eines Bedeutungsverlustes in den letzten Jahren auch in den Protesten präsent gewesen. Es ist ein breites Bündnis von der sozialistisch-nasseristischen Tagamu-Partei bis zum gemäßigten Flügel der Muslimbruderschaft. Ihr bekanntester Fürsprecher war der bekannte Literat Ala al-Aswani, von dem da auch sehr schöne Bücher auf dem Tisch liegen. Ja, für uns ist Kifaya auch deshalb noch wichtig, weil der damals mit der Ausarbeitung ihres Programmes betraute Tareh el-Bashiri vom Militär als Vorsitzender des Verfassungsrates ernannt wurde. Zwar ging Mubarak auf die Forderungen von Kifaya, nämlich Lockerung des Wahlprozederes, ein, das führte aber dazu, dass im Wesentlichen die Muslimbruderschaft damals von den Wahlen profitierte, nämlich diese 20% der Stimmen holte, woraufhin der Liberalisierungskurs der Regierung Mubarak wieder gestoppt wurde. Auch ab 2004 nahmen die illegalen Streiks weiter zu, die am Anfang in der Textilindustrie nahmen. Eine zentrale Rolle spielten die illegalen Gewerkschaften, zum Beispiel die Trade Union and Workers Services, 1990 gegründet. Denn die offiziellen Gewerkschaften, die Mitgliedsorganisationen der Egyptian Trade Union Federation, sind eng mit der National Democratic Party Mubaraks verbunden und haben seit ihrer Gründung in den 1950er Jahren niemals einen Streik unterstützt oder begonnen. Auch 2009 und 2010 kommt es zu Massenstreiks wegen unerträglicher Arbeits- und Lebensbedingungen. Diese Streiks waren unpolitisch, wurden aber aufgrund der starken Repression schnell verschoben hin zu der Forderung, Mubarak muss weg. 2010 finden im Juni dann die Wahlen zum Schura-Rat statt, das ist die zweite Kammer des ägyptischen Parlaments. Fast alle Sitze gingen aufgrund massiver Wahlfälschung und Manipulation an die NDP. Es kam wieder zu Protesten, aber dann fanden auch die Ereignisse um die Gaza-Flottille statt und niemand interessierte sich mehr für die Wahlfälschung. Im November 2010 kam es dann zu den Parlamentswahlen, wieder geprägt durch massiven Wahlbetrug. Die NDP erlangte die absolute Mehrheit der Stimmen, nämlich 420 von 508 Sitzen, und hatte alleinigen Einfluss darauf, wer bei den Präsidentschaftswahlen 2011 kandidieren würde dürfen. Denn das Parlament entscheidet über die Kandidaturen. Im Vorfeld gab es auch eine Schmutzkampagne gegen Muhammad al-Baradei, einer der einflussreichsten Leute, die jetzt als Nachfolger gehandelt werden. Er sei zu ausländisch, doppeldeutig und unislamisch, weil er in den USA lebe und seine Tochter das Tragen eines Bikinis erlaube. Das war die Kampagne der Regierung Mubarak, die zumindest zu dem Zeitpunkt teilweise funktioniert hat. Massive Proteste entzündeten sich daran, dass Mubarak mit der Installation seines Sohnes Gamal eine Dynastie installieren will. Das Ganze findet im Kontext der Wirtschaftskrise statt, die Ägypten schon 2008 hart trifft, da die Nachfrage aus Europa ausbleibt. Das Ganze führt zu noch mehr Massenarbeitslosigkeit und steigender Armut. Tja, was sind und waren die Ziele? Moment, das ist... Und warum... Nein, Entschuldigung, ich war zu schnell. Wir haben jetzt also gesehen, es gibt einen langen Vorlauf und dann zündet sich in Tunesien am 17. Dezember 2010 der verzweifelte Muhammad Bouazizi an. Warum? Weil er und 1000 junge Tunesierinnen keine Zukunft für sich sehen. Die Jasmin-Revolution beginnt und innerhalb von nur einem Monat flieht Zinedan al-Abdin Ben Ali am 14. Januar aus dem Land. Die Ereignisse in Tunesien werden in Ägypten genau verfolgt und immer mehr Menschen denken, was dort möglich ist, muss hier auch gehen. Und tatsächlich am 25. Januar 2011 beginnen die ägyptischen Proteste mit dem Tag des Zorns und bereits am 11. Februar muss Mubarak zurücktreten. Das sind 17 sehr spannende Tage, die wir uns jetzt genauer ansehen wollen. Wer waren und sind die Akteure dieser Revolution? Was sind und waren ihre Ziele? Und warum hat das so gut funktioniert bisher? Zur Erinnerung nochmal eine meiner Eingangsthesen. Das Ganze hat auch deshalb funktioniert, weil auch Teile des Machtapparates innerhalb der sogenannten Eliten ein Interesse am Ende des Systems Mubaraks hatten. Der Anfang. Zu einer Symbolfigur wurde ähnlich Muhammad Bouazizi in Tunesien der im Juni 2010 von der ägyptischen Polizei auf offener Straße ermordete Blogger Khalid Said. Damals führte das schon schnell zu Protesten und zur Gründung der Facebook-Seite We Are All Khalid Said, die aber zunächst nichts erreichte. Dennoch war die Seite im Internet vielen Ägyptern, Ägypterinnen bekannt. Inspiriert von den Ereignissen in Tunesien ruft die Facebook-Seite gemeinsam mit der Jugendbewegung des 6. April zu Protesten am Dienstag, dem 25. Januar auf, denen in allen ägyptischen Staaten hunderttausende Menschen folgten. Schon an diesem ersten Tag war klar, die Proteste verliefen nicht so friedlich, wie hier in den Medien dargestellt wird. Die Demonstrierenden wehrten sich organisiert durch Steineschmeißen und Barrikadenbau gegen Polizei und Provokateure. Die Forderungen waren zunächst, Mubarak muss weg, es müssen freie Wahlen her, ein Ende des Ausnahmezustands, Meinungsfreiheit, eine Verfassungsreform und die Einhaltung der Grundrechte. Ja, was sind das für Gruppen? Über die Entstehung via All Khalid Said habe ich ja gerade schon etwas gesagt. Als die Seite, die Facebook-Seite zu den Protesten aufrief, hatte sie schon weit über 100.000 Follower. Am Montag, also am letzten Montag habe ich nochmal geschaut, da waren es 287.210. Wie sich später oder im Verlauf der Proteste herausstellte, war der Gründer der Site der Google-Manager Wael Honim, der inzwischen auch in den Medien hierzulande als zentrales Gesicht der Revolution gilt. Wir werden noch sehen, ist er tatsächlich zu dieser Figur geworden. Als zweites zu nennen ist die Jugendbewegung des 6. April. Sie wurde benannt nach einem Generalstreik, zu dem am 6. April 2008 in der Stadt Mahalla el-Kubra aufgerufen wurde. Auch sie betreibt eine Facebook-Gruppe mit über 80.000 Anhängerinnen. Die Jugendbewegung stellt sich als unpolitisch dar und wollte oder will unabhängig von politischen Richtungen sein. Sie befürworten nun aktuell eine große Koalition, stehen el-Baradei nahe und sind offen für die Zusammenarbeit mit der Muslimbruderschaft. Ihre Mitglieder entstammen überwiegend der Mittelschicht, mit Internetzugang könnte man hinzufügen, aber beide Gruppen haben andere Gesellschaftsgruppen mit sich gezogen, die Lohnabhängigen, die Bauern, Landarbeiterinnen und so weiter. Am Freitag, den 28. Januar, eskalierte dann die Situation. Vorher geschah etwas völlig Neues. Ägypten wurde komplett aus dem Internet genommen und die Handynetze wurden abgeschaltet. Das tat der Organisation aber keinen Abbruch. Bereits am 28.01. brennt die NDP-Zentrale am Niederen Tahrir. Das Militär rückt ein, verhängt eine Ausgangssperre, verhaftet Wael Honim und Mubarak ist auf einmal bereit, Reformen einzuleiten und die Regierung umzubilden. Vom 29.01. bis zum 1.02. zieht sich die Polizei dann zurück. Mubarak bildet tatsächlich die Regierung um und ernennt den Chef des Militärgeheimdienstes oder ehemaligen Chef Omar Suleiman zum Vizepräsidenten. Es werden auch die Gefängnisse geöffnet, was zu massiven Plünderungen führt. Das Militär stellt sich nicht gegen die Demonstrierenden, sondern erklärt dessen Forderung oder deren Forderung für legitim. Am 1.2. kommt es schließlich zum Marsch der Million, zum sogenannten Marsch der Million. Als Folge darauf verzichtet Mubarak auf eine weitere Amtsperiode. Auch hat am 29. Januar erstmals die Muslimbruderschaft sich geäußert. Sie hatte sich lange zurückgehalten und sagt nun, Mubarak solle das Land verlassen. Am 2.2. oder vom 2.2. bis zum 10.2. finden Kämpfe auf dem Midan Tahrir zwischen Demonstrierenden und Mubarak-Anhängern bzw. zwischen den Sicherheitsdiensten und bezahlten Provokateuren statt. Die Armee schaut lange zu. Schließlich oder auch fordert das Militär die Ende des Protestes. Es kommt zu massiver Behinderung der Presse. Die Regierung Mubarak unternimmt nochmal einen Versuch der Beruhigung, indem es die Beamtengehälter um 15% erhöht. Das funktioniert aber nicht mehr. Wael Honim wird wieder freigelassen und hält eine bewegende Rede am 7. Februar, die jetzt auch oder durch die ältere Generation mobilisiert werden. Mubarak reagiert erneut, richtet ein Komité für Verfassungsreform ein. Amr Moussa, ein weiterer aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge, und Suleiman sprechen sich für Mubaraks Verbleib aus. Am 9. kommt es zu den größten Gewerkschaftsdemonstrationen bisher in Ägypten. Am 10. endet das dann mit der Ansprache Mubaraks, die hier auch zur Kenntnis genommen wurde. Also wenn wir uns erinnern, das war der Tag, an dem gesagt wurde, um 9 Uhr würde Mubarak seinen Rücktritt verkünden. Das hat er nicht getan. Er hat aber gesagt, er übergibt Teile des Regierungsgeschäftes an Suleiman. Über die Gewerkschaften habe ich ja vorhin schon mal gesprochen. Das sind die unabhängigen Gewerkschaften, die sich hier hervortun, die illegalen Gewerkschaften. Sie stiegen in die Proteste mit ein, organisierten überall im Land Streiks, organisierten auch internationale Unterstützung über die International Trade Union Confederation und gaben auch nach Abschaltung des Internets Informationen an US-Gewerkschaften weiter, die diese dann wiederum weiter verteilten. Sie nutzten die Gunst der Stunde und gründeten am 30.01. einen unabhängigen Gewerkschaftsbund. Sie setzten sich zusammen aus vielen linksgerichteten kleinen Parteien. Ihre erste Handlung war die Ausrufung eines unbefristeten Generalstreiks. Am Freitag, dem 11.02., tritt Mubarak schließlich zurück. Der Militärrat übernimmt die Macht, was gleichzeitig ein Bruch der ägyptischen Verfassung darstellt, die dann auch kurzerhand außer Kraft gesetzt wird. Am 12.02. oder vom 12.02. bis 18.02. wird die Ausgangssperre gelockert, der Midan Tahrir geräumt. Trotzdem gehen die Demonstrationen weiter. Das Parlament wird aufgelöst und das Militär kündet eine Abstimmung über eine neue Verfassung an. Das Militär trifft sich auch erstmals mit Vertretern der außerparlamentarischen Opposition, nämlich mit Wael Ronim. Am Freitag findet dann ein großer Siegesmarsch statt. Vom 22.02. bis jetzt regiert die Übergangsregierung unter Premier Ahmad Shafi. Beteiligt sind auch Personen aus der traditionellen Opposition, zum Beispiel aus der Liberal Democratic Front Party oder aus der nationalistischen Waftpartei. Die Freitagsdemos gehen trotzdem weiter. Am letzten Freitag wandte sich das Militär dann erstmals gegen die Demonstrierenden und wandte Gewalt an, was in Ägypten zu massiven Protesten führte, hier allerdings nicht so wahrgenommen wurde. Am Samstag allerdings entschuldigte sich der Militärrat bereits für die überzogene Gewalt. Die Proteste gehen also weiter. Die außerparlamentarische Opposition vertraut der Übergangsregierung nicht, da alte Machteliten unter der Ägide des Militärs regieren. Also demonstrieren sie weiter und schöpfen Wut aus dem Rücktritt Muhammad Ghannouchis in Tunesien. Ich habe jetzt schon einige der Hauptakteure genannt, nämlich We Are All Khalid Said, die Jugendbewegung des 6. April, die illegalen Gewerkschaften, Kifaya und bedingt auch die Muslimbruderschaft. Es gab auf Seiten der Bewegung aber noch weitere Akteure, nämlich zum Beispiel die organisierten Fußball-Ultras, der Kairoer Vereine Ali und Al-Samalek. Sie haben eine große Rolle bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei auf dem Midan Tahrir gespielt. Sie existieren organisiert ungefähr seit Anfang 2000 und verfügen schon über Erfahrung im Straßenkampf, Barrikadenbau und Demonstrationsstrategien aus früheren Auseinandersetzungen mit der ägyptischen Polizei. Erstmals, das ist auch interessant, waren hier beide konkurrierenden Vereine zusammen auf der Straße und auch einzelne Spieler und Clubrepräsentanten nahmen an den Protesten teil. Das ist auch deshalb interessant, weil Al Ahly eigentlich eher so ein Arbeiterverein ist, während Al-Samalek die Oberschicht repräsentiert. Des Weiteren sind zu nennen etliche Menschenrechtsorganisationen und andere NGOs, wie beispielsweise die Egyptian Initiative for Personal Rights, die sich schon lange gegen Folter und für die Freiheit politischer Gefangene einsetzt. Oder auch Frauenrechtsgruppen um die Feministin Nawal al-Sadawi, die 2007 ins Ausland fliehen musste. Die Frauenrechtsgruppen setzen sich für eine Beteiligung der Frauen ein. Der Status quo war zuletzt, dass im ägyptischen Parlament von 450 Sitzen 9 von Frauen besetzt waren. Aktuell richtet sich die Kritik daran, dass an dem neu geschaffenen Verfassungsrat keine einzige Frau beteiligt ist, obwohl es sehr kompetente Juristinnen in Ägypten natürlich auch gibt. Diese Kritik wurde unterstützt durch 63 andere NGOs. Gegenwärtig planen die Frauenrechtsgruppen die Gründung einer großen ägyptischen Frauenunion, also einen Zusammenschluss all dieser Frauenrechtsbewegung. Des Weiteren haben sich auch viele neue Gruppen auf dem Midan Tahrir gegründet. Zu nennen wäre beispielsweise der Bund der jungen Revolutionäre, die trotz des Namens auch eher der Mittelschicht angehören und sehr gemäßigte Positionen vertreten, die Koalition der Jugend oder die Jugend des 25. Januars. Auch kam es inzwischen zu ca. 13 neuen Parteigründungen. Wir sehen hier also eine Bewegung, die in unheimlich kurzer Zeit viel vollbracht hat, nämlich viel, was die traditionellen Oppositionen in den letzten 50, 60 Jahren nicht geschafft hat. Eine Bewegung, die ihren Ursprung in der ägyptischen Mittelschicht der unter 30-Jährigen hat, dann aber auch die unorganisierten städtischen Armen, die Bauern, Bäuerinnen und die älteren Generationen mobilisieren konnte. Mediennutzung und illegale gewerkschaftliche Netzwerke der Lohnabhängigen haben gerade nach Abschaltung des Internets eine sehr große Rolle gespielt. Es ist eine Bewegung, die hierfür bewusst auf Pluralismus gesetzt hat. Es sind Reiche und Arme, Muslime, Säkularisten, Kopten, gemäßigte Islamisten, Nationalisten, Sozialisten und viele Menschen, die sich als unpolitisch bezeichnen. Auch Frauen und Männer. Im Wesentlichen werden die Interessen der Arbeiterinnen und der Mittelschicht vertreten. Aber aufgrund des Pluralismus verfolgt die Demokratiebewegung keine einheitlichen Ziele, die über so ein paar Basics hinausgehen. Die Forderungen sind überwiegend reformistisch. Viele Gruppen fordern einen säkularen Staat. Besonders hervortut sich hier die Frauenbewegung, die den Scharia-Bezug aus der Verfassung heraushaben möchte und Ungerechtigkeit gegen Frauen und religiöse Minderheiten verurteilt und natürlich beenden möchte. Auch eine Abschaffung der Polygamie fordert und eine Durchsetzung des Endes der Beschneidung von Mädchen in Ägypten. Weiterhin fordern alle Gruppen ein Ende des Ausnahmezustands, eine Reorganisation des korrupten und verhassten Polizeiapparats, die Herstellung von Pressefreiheit, die Änderung der Verfassung und freie Wahlen. Es ist zu sehen, die Bewegung hält am Pluralismus fest. Gegenwärtig fordert zum Beispiel die revolutionäre Jugend eine Einheitsregierung aller beteiligten Gruppen. Zum Teil mit Einschluss der Muslimbruderschaft, zum Teil ohne. Bis dahin sollen die Regierungsgeschäfte von der jetzigen Übergangsregierung an eine neue Übergangsregierung, an eine sogenannte Technokratenregierung übergeben werden, bis dann Neuwahlen stattfinden können in 6 Monaten. Jetzt zentral ist für die meisten Gruppen eine Beteiligung am Umgestaltungsprozess. Das sind sie nämlich bisher nicht. In der vom Militär eingesetzten Übergangsregierung sitzen bisher nur gemäßigte Mitglieder des alten Systems und der traditionellen Opposition. Gleiches gilt für den Verfassungsrat, der mit der Änderung der Verfassung betraut ist. Zwar ist der beliebte Tariq El-Bishiri Vorsitzender, der, wir erinnern uns, an der Ausarbeitung des Programms von Kifaya beteiligt war. Ein Kopte ist auch vertreten, allerdings hat der Repräsentant der Kopten in Ägypten, Papst Shenouda, schon gesagt, er hätte nichts dagegen, dass die Scharia in der Verfassung bleibt. Man muss auch sehen, die Kopten oder gerade Papst Shenouda hat dazu aufgerufen, dass sich die Kopten nicht an den Protesten beteiligen. Und sie galten lange Zeit als größte Unterstützer des Systems Mubarak was sich zum Beispiel darin äußerte, dass immer wenn Wahlen waren, die Kirche Busse organisierte, um die Leute zu den Wahlen zu fahren, damit sie dort Mubarak wählen. Des Weiteren ist auch ein Mitglied der Muslimbruderschaft beteiligt in diesem Verfassungsrat, dessen erste Idee für eine neue Verfassung das Verbot öffentlichen Küssens war. All diese Leute haben gemeint, sie sind Teil des alten Systems und deshalb nicht beliebt bei der Demokratiebewegung. Die Demokratiebewegung merkt, dass ihnen die alte Opposition gerade die Butter vom Brot nimmt. Sie fordert mit den Demonstrationen dienstags und freitags weiter eine Beteiligung am Prozess und den Rücktritt dieser Übergangsregierung unter Ahmad Shafir. Doch schon hier beginnt der Streit. Während der Gewerkschaftsflügel auf permanente Proteste sitzt, will der Bund junger Revolutionäre mit dem Militär verhandeln und ist auch bereit, die Proteste einzustellen. Grundsätzliches Misstrauen herrscht auch gegen die zwei traditionellen Oppositionellen, die westliche Medien schon als nächste Staatspräsidenten sehen, nämlich Muhammad el-Baradei, den ich ja schon erwähnt habe, und Amr Moussa, der bereits unter Mubarak Außenminister war. Beide haben auch lange gezögert, sich den Protesten anzuschließen, was in einem Teil der Bewegung sehr übel genommen wird. Derweil wird auch Weil Ronim zum Anführer der Demokratiebewegung freiwillig, aber auch gemacht. Seine Facebook-Gruppe »Ich beauftrage Weil Ronim im Namen der ägyptischen Revolutionäre zu sprechen« gefällt 280.000 Personen. Seine Aussagen sind widersprüchlich. Er will zwar keine politische Führungsrolle, traf sich aber mit dem Militärrat am 14. Februar. Was dabei rauskam, war eher unproduktiv. Er äußerte nämlich nur, das Militär wäre sehr freundlich gewesen und höflich und er habe sich über nichts zu beklagen. Und das ist möglicherweise ein Problem der Demokratiebewegung. Es besteht kein kritisches Verhältnis zum Militär, zumindest bisher. Vielleicht ändert sich das, wenn das Militär weiter gegen die Demonstrierenden vorgeht. Das Militär wird hingegen als Umsetzer der Wünsche des Volkes bisher noch gesehen. Bei der Muslimbruderschaft ist Ronim nicht beliebt. Der nach 30 Jahren aus dem saudischen Exil zurückgekehrte Yusuf el-Adawi, eine sunnitische Autorität, ließ ihn am 18. Februar auf dem Midan Tahrir von der Bühne schmeißen und predigte dort dann angeblich vor 1 Million Menschen. Ein Streit löste dieses Vorgehen in der Demokratiebewegung erstaunlicherweise nicht aus. Die Muslimbruderschaft war nicht an den Protesten beteiligt und hat nur ein geringes Gewicht in der Bewegung. Aber sie beginnt nun, diese strategisch für sich zu nutzen. Zum Beispiel, indem sie für die Erfüllung der Forderungen votiert, ihre Strategie gezielter widersprüchlicher Aussagen intensiviert, eine Parteigründung angekündigt hat, aber zunächst auf die Beteiligung an einer Regierungsbildung verzichten will und gleichzeitig die schon erwähnte Strategie des Tamkin weiterverfolgt. Auf ihren arabischsprachigen Seiten ist zu lesen, dass sie auch am Einfluss im Militär gewinnen wollen. Die Muslimbruderschaft hat ähnlich wie die alten Machteliten einen Vorteil. Sie ist hochgradig organisiert und politisch erfahren. Jetzt wird es Zeit zu schauen, welche Gründe für ein Ende des Systems Mubarak die alten Machteliten hatten. Es waren im Wesentlichen die Anführer von Polizei, die Sicherheitsdienste und die Geheimpolizei, die bis zuletzt an Mubarak festgehalten haben. Zum Beispiel durch illegale Angriffe auf die Demokratiebewegung. Diese Kräfte sind bekannt für Drogenhandel, Schutzgelderpressung und Korruption. Das liegt auch an den geringen Löhnen. Also das Erste, was geschah, nachdem Mubarak weg war, dass die Polizei für die Erhöhung ihrer Löhne protestierte und ihren ehemaligen Chef als Feind Gottes bezeichnete. Jetzt ist mit dem ehemaligen Innenminister Habib el-Adli ein Schuldiger identifiziert. Die Militärregierung und Militärführung hingegen kritisiert schon seit 4 Jahren die Privatisierungspolitik und die Erbfolgepläne Mubaraks. Das Militär ist überall präsent und auch ein großer Akteur in der Privatwirtschaft. Es betreibt Kaufhäuser und Hotels unter anderem und ist damit ein großer ägyptischer Arbeitgeber. Es ist also auch gegen die Privatisierungspolitik Mubaraks aus eigenem ökonomischen Interesse gewesen. Und besonders ist es schon lange gegen die neoliberalen Kapitalisten um Gamal Mubarak. Und auch gegen die Korruption bei den Sicherheitskräften. Deshalb wandte sich das Militär am 28. Januar gegen die Polizei und entschied sich, die Forderung der Demokratiebewegung als legitim einzustufen. Eine gewisse Halbherzigkeit ist vielleicht dadurch erklärbar, dass Mubaraks Präsidentengarde und die Luftwaffe noch an ihm festhielten. Angesichts der schlechten Löhne beim Militär bleibt auch unklar, ob die Soldaten überhaupt gegen die Bevölkerung vorgegangen wären. Eine große Rolle spielte auch der Militärgeheimdienst Al-Mukhabarat, dessen ehemaliger Chef Omar Suleiman Vizepräsident wurde. Auch der Militärgeheimdienst mag die Privatisierungspolitik für die Gamal steht nicht. Deshalb war auch die erste Handlung des Militärs am 29. Januar Gamal zu entmachten und seine Geschäftsfreunde förmlich aus dem Kabinett zu entfernen. Nun herrscht also eine Übergangsregierung mit dem Wohlwollen des Militärs. Wer dort gegenwärtig fehlt, ist die Kapitalfraktion, die das vorige Kabinett dominiert hat. Wer auch fehlt, ist die Demokratiebewegung. Es handelt sich um eine Stabilitätskoalition für die Interessen des Militärs, des nationalen Kapitals und die traditionellen Gewerkschaften mit Berücksichtigung der amerikanischen Bedenken. Das Militär ist also genau da, wo es sein will. Es hat seine eigene Macht gefestigt und wird diese sicherlich nicht aufgeben. Es fordert ein sofortiges Ende der Streiks und Proteste, was nicht passiert ist, und verspricht dafür irgendwann Pressefreiheit, die Freilassung der Gefangenen und ein Ende des Ausnahmezustands. Die neue Verfassung, an der gerade gearbeitet wird, soll zur Abstimmung in 2 Monaten vorgelegt werden. Ausgearbeitet von dem bereits erwähnten Verfassungsrat. Wer sich, ich habe es ja gerade schon gesagt, über den derzeitigen Zustand auch sehr freut, ist die alte Kapitalfraktion. Auch sie sah sich bedroht durch den Wirtschaftsliberalismus und die Privatisierungspolitik, bei der sie nicht berücksichtigt bzw. nicht bevorteiligt wurde. Sondern im Wesentlichen ging das ägyptische Staatseigentum an chinesische Investoren. Was bedeutet das jetzt alles außenpolitisch? Für die Demokratiebewegung ist das recht einfach zu beantworten. Es interessiert noch nicht. Der Fokus richtet sich auf das Innenpolitische und auf die Verbesserung der eigenen Lebensbedingungen. Über Außenpolitik, also auch über den Friedensvertrag mit Israel, wird sehr wenig geredet. Dementsprechend hat auch das antisemitische Ticket bei den Schura-Wahlen letztes Jahr noch prima funktioniert, hat jetzt aber relativ wenig gegriffen. Die Regierung hat es am Anfang der Proteste versucht, die Bewegung als zionistische Verschwörung oder pro-zionistisch unterwandert darzustellen. Das hat nicht funktioniert oder überwiegend nicht funktioniert. Es gab während der Proteste antisemitisch und antiamerikanisch konnotierte Transparente und Bilder, auch Sprechchöre und einen dokumentierten Übergriff auf eine amerikanische Journalistin. Meine Einschätzung wäre aber, dass die Mubarak-getreuen Regime-Staatsmedien überzogen haben, also mit diesem Vorwurf der zionistischen Unterwanderung. Und gerade auch die Verhaftung bei Honims mit der Begründung, er sei ein amerikanischer oder israelischer Agent, hat nicht funktioniert. Für den Gewerkschaftsflügel zumindest lässt sich außerdem sagen, dass die Solidarität des Internationalen Gewerkschaftsbundes sehr positiv aufgenommen wurde, bei der auch kleinere israelische Gewerkschaften teilnahmen. Also nicht die große israelische Gewerkschaftsbund, also nicht der Gewerkschaftsbund Histadrut, der sich genauso zurückhielt wie die israelische Regierung. Das Militär hat angekündigt, Ägypten werde sich auch in Zukunft an alle internationalen Verträge halten. Auch an den Friedensvertrag von 1979. Das Militär hat auch aus purem Eigennutz Interesse an diesem Vertrag. Daran hängt die Amerika-Bindung und damit eine Menge Geld. Wie sich die traditionelle Opposition verhalten wird, ist natürlich unklar. Aber Aussagen einiger heiß gehandelter Kandidaten für die Präsidentschaft können bedenklich stimmen. Einmal nur von der säkular-liberalen Partei Al-Rad lehnt den Friedensvertrag komplett ab. Mohammed al-Baradei, den ich ja bereits erwähnte, hielt Israel jüngst noch für die größte Bedrohung des Nahen Ostens. Amr Moussa, der ehemalige Generalsekretär der Arabischen Liga und frühere Außenminister, war ein zentraler Akteur bei der Durban-Konferenz 2001, bei der der Zionismus als eine Form von Rassismus und Imperialismus definiert wurde. Bei der Muslimbruderschaft ist alles relativ klar. Sie verfolgt ihre Strategie der widersprüchlichen Aussagen. In der Taz laviert Abdel Monem Abu el-Fetuch herum und kommt zu dem Ergebnis, das Volk muss über diesen Vertrag entscheiden. Auch der englischsprachige Internetauftritt gibt sich gemäßigt. Anders sieht es in den arabischsprachigen Medien aus. Rashad al-Bayoumi, einer der Köpfe der Muslimbruderschaft, wirbt für ein sofortiges Ende des Vertrags. Muhannad Hanim, ein Vertreter der Muslimbruderschaft oder des Büros in London, forderte, den Suezkanal sofort zu sperren und mit den Kriegsvorbereitungen zu beginnen. Und der heimgekehrte, schon erwähnte Yusuf al-Aradawi rief bei seiner Freitagspredigt zur Aufhebung der ägyptischen Blockade des Gazastreifens auf und verkündete seine Freude, bald in Jerusalem zu predigen. Verbalrhetorik? Sicherlich. Aber angesichts seiner Äußerung vom 2009, der Holocaust sei eine Strafe Gottes für die Juden gewesen und der Ankündigung, der nächste Holocaust werde durch die Hände der Gläubigen stattfinden, auch beängstigend. Aber ich habe ja schon gesagt, die Muslimbruderschaft war sehr wenig präsent in der Demokratiebewegung und sie war auch nicht immer erwünscht. Zumindest in Kairo wurde ihr verboten, Slogans zu rufen. Junge Muslimbrüder, die sich an den Protesten beteiligten, riefen nicht etwa Islam ist die Lösung, sondern eine alte nationalistische Parole aus den 90er, 20er Jahren, in denen es heißt, Religion ist privat, der Staat geht alle an. Eine große Angst, die die Muslimbruderschaft auch aktuell beschäftigt, ist die, sich zu isolieren. Denn sie sind sich der Stärke der Demokratiebewegung bewusst und sie ist ihnen suspekt. Auch ist zu sehen, dass sie sich an der aktuellen Situation spalten. Ein Bruch geht durch die Muslimbruderschaft. Die junge Generation will mitmachen und ist zu großen Kompromissen bereit. Die nun zugelassene Gründung der Partei Al-Wasat, ist eine Abspaltung der Muslimbruderschaft, die schon in den 90ern erfolgte und eine der ersten Parteien, die jetzt genehmigt wurde, löst auch bei den Muslimbrüdern große Diskussionen auf und führt möglicherweise dazu, dass die Muslimbruderschaft in sich in mehrere andere Parteien spalten wird. Aber klar ist trotzdem, die Muslimbruderschaft wird in dem Prozess eine Rolle spielen. Ich hatte ja gesagt, ungefähr 30% der Bevölkerung würden sie wählen. Wir werden aber sehen, was für eine Rolle sie spielen wird. Zumindest lässt sich festhalten, die Demokratiebewegung muss schnell handeln. Sie muss den permanenten Protest aufrechterhalten, sich die Dynamik des Prozesses bewahren und sich schnell organisieren. Sonst spielt sie nicht nur der Muslimbruderschaft in die Hände, sondern auch der traditionellen Opposition, die ihre Folge schon jetzt vereinnahmt. Und natürlich auch dem Militär, das versuchen wird, die Proteste auszusitzen. Die Demokratiebewegung wäre also gut beraten, nicht auf deutsche Ratschläge zu hören, nämlich zum Beispiel dem von Merkel, sich mit den Wahlen viel Zeit zu lassen und erst einmal die Grundzüge der Demokratie zu verstehen und zu lernen. Nein, wenn die Demokratiebewegung jetzt ihren Protest aufrechterhält, stehen die Chancen gut, eine Übergangsregierung nach eigenen Wünschen gestalten zu können. Und die Proteste gehen weiter, überall in der arabischen Welt. Die Demonstrierenden vernetzen sich staatenübergreifend. Demonstrierende in Ägypten lernen von Tunesierern zum Beispiel, sich gegen Tränengas zu schützen und geben diese Erfahrungen an Demonstrierende anderswo im Nahen Osten weiter. Der Ausgang ist indes ungewiss, aber es gibt ohnehin kein Zurück mehr. Ein freies, zumindest demokratisches Ägypten könnte sich positiv auf die Entwicklung der Region auswirken. Hoffen wir, dass sich die von mir skizzierten progressiven Kräfte in der Demokratiebewegung etablieren und durchsetzen. Jetzt bin ich fertig. Vielen Dank für das lange Zuhören.